an sie machen. Ich fürchtete mich an diesem Tag. Ich hatte Angst. Liebe. Wir sprechen immer nur über seine Probleme, seine Fantasien, seine Träume, seine Hassgefühle. Ich habe doch auch meine Gedanken. Ich liebe dich. Wenn er sagt, er liebt mich, klingt das in meinen Ohren wie eine Erniedrigung. Es bedeutet mir überhaupt nichts. Ich glaube eher, ich ekle ihn an. Wirklich sehr peinlich, sich rechtfertigen zu müssen, sein Leben hier auszubreiten. Was? Einspruch. Beeinflussung des Angeklagten. Ich habe nur gefragt, was peinlich ist, dass sich der Angeklagte weigert, etwas zu seiner Entlastung beizutragen. Ich mache mir Gedanken. Ich komme nicht zur Ruhe, ich suche nach Gründen. Ich bin ein Mensch, ich denke, ich esse, ich lache und mache mir Sorgen. Worüber machen Sie sich Sorgen? Über das hier. Was ist das? Sagen Sie es in aller Deutlichkeit, auch für den Gerichtsstenografen und für die Geschworenen. Ich kann das nicht so einfach ausdrücken. Haben Sie Ihre Frau getötet? Wahrscheinlich. Sind Sie schuld an Ihrem Tod? Es könnte sein. Aber Sie sind sich nicht sicher? Nein. Haben Sie sie geliebt? Manchmal. Und manchmal nicht. Manchmal habe ich sie nicht geliebt, weil ich wusste, dass sie mein Freund war. Ihre Frau war Ihr Freund? Wenn sie jetzt hier wäre, würde ich ihre Hand halten. Aber sie ist ja nicht hier. Sie waren seit 10 Jahren verheiratet. Nein. Seit 22 Jahren? Ja. Wie würden Sie Ihre eheliche Beziehung beschreiben? Haben Sie sie jemals geschlagen? Bitte beantworten Sie die Frage. Ich erinnere mich nicht. Haben Sie jemals miteinander gestritten? Ja. Haben Sie sich durchsetzen können? Ich erinnere mich nicht. Waren es lange Auseinandersetzungen? Haben sie 5 Minuten gedauert, 1 Minute, eine Woche, ein Jahr? Manchmal 1 Minute, manchmal 1 Jahr, manchmal auch 5 Jahre. Und in dieser Zeit haben sie nie miteinander gesprochen? Wir haben geschwiegen, uns angeschwiegen. Nur anderen gegenüber haben wir uns gerechtfertigt und unsere Standpunkte vertreten. Fühlten sie sich wohl dabei? Ich werde jetzt gehen. Warum muss ich mir das gefallen lassen? Waren Sie dabei, als sie starb? Nein. Sie waren nicht im Haus, als sie starb? Nein. Aber Sie waren dort, als ihr die Verletzungen zugefügt wurden? Ich glaube schon, ja. Ich war da. Ich sah, was passierte. Haben Sie es getan? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer zuerst zugestochen hat. Ich habe herumgealbert, weil es ein stumpfsinniger Abend war. Ich habe mich gelangweilt und dann werde ich gemein. Ich werde immer gemein, wenn ich mich langweile. Ich bin, wie sagt man, ein Bürgerschreck. Ich kann die üblichen Konventionen nicht ertragen. Ich spiele verrückt, beschimpfe mich oder beschimpfe andere. Was machen Sie denn da auf dem Fußboden? Stehen Sie sofort auf. Es ist meine Angewohnheit zu provozieren. Ist Ihren Freunden das bekannt? Ich habe keine Freunde. Und Ihre Frau? Ich glaube schon. Ja, sie wusste, dass ich das ab und zu gern tat. Wenn es ihr Spaß machte, macht es mir auch Spaß. Wenn nicht... Wenn nicht, fühlten Sie sich vernachlässigt. Genau. Sie sind Komiker. Ich war einer. Haben Sie sie getötet? Ihr Herz wies tiefe Stichwunden auf. Messer steckten in ihren Brüsten. Haben Sie gesehen, wie die Messer zustachen? Nein. Haben sich die anderen am Abend dieser langweiligen Party mit ihrer Frau gestritten? Nein. Hat sie sich amüsiert? Haben Sie Witze gemacht, Geschichten erzählt oder waren Sie ausgeschlossen? Ich fühlte mich nicht wohl. Waren diese Gäste Ihre Freunde? Nein, nicht wirklich. Waren es die Freunde Ihrer Frau? Ich glaube nicht. Haben Sie jemals ein Messer besessen? Viele. Gehörten Ihnen die Messer, mit denen Ihre Frau erstochen wurde? Nein, sie gehörten der Familie. Ja, Küchenmesser. Die Messer wurden bereits identifiziert und als Beweis vorgelegt. Es waren 12. Es gab Steaks und es machte uns Spaß, scharfe Messer zu haben. Sie waren schön und teuer. Maureen liebte diese Messer. Eigentlich hatten wir gar keine Messer gebraucht. Eine Gabel hätte gereicht. Und trinken kann er mal scherben. Uns kann niemand verderben, jedoch der Rotwein kann sterben. Psst. Weißt du was? Du kannst dir den Rotwein in die Haare schmieren. Warum bist du denn so unfreundlich? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Das sagt er ja wieder ehrlich. Fühlst du dich krank? Nein, nein. Mach dir keine Sorgen. Du magst meine Freunde nicht. Nein. Meine Schwester wohl auch nicht. Kein Kommentar. Riecht das Essen nicht gut? Wie findest du meine Knöpfe? Was denn für Knöpfe? Wie gefällt dir meine neue Frisur? Meine Stiefel? Die Absätze? Zu? Sind dir wahrscheinlich wieder zu hoch. Er denkt wieder an seine Freundin. Ach, wann kommen die denn endlich? Schon ganz schön spät. Du kennst doch Tess? Natürlich kann ich das. Tess muss immer alles selbst in die Hand nehmen. Bis die das richtige Kleid gefunden hat, die richtigen Schuhe, das richtige Tuch. Ach, und in das Schnuckelchen. Ja, Schnuckelchen, du bist ja immer noch nicht angezogen. Die Schuhbänder. Und übrigens fahren sie mit zwei Autos. Was kannst du denn nicht? Kann ich schon denn? Kurt kommt auch mit. Was ist denn für ein Kurt? Was ist denn für ein Kurt? Kurt! Ach, den magst du wohl auch nicht. Ich mag dich. Sonst? Niemand. Das freut mich. Ach, hast du die neuen Messer gesehen, die ich gekauft habe? Wie steht's? Ja, wofür denn sonst? Sie schneiden das Fleisch zart wie Butter. Wohin gehst du? Einen Drink holen. Ja, mein. Der Sans aber spät dran. Nein, ich will irgendwie nehme ich einmal in den Arm, da bin ich nie fest. Was ist denn los? Nein, nein. Das Leben ist eh nix. Ich habe einen Liebling. Mhm. Und an mehr können Sie sich nicht erinnern? Doch. Ich erinnere mich an alles. Nur nicht daran, sie getötet zu haben. Aber Sie sagten, dass Sie gesehen hätten, wie ihr die Wunden zugefügt wurden. Trug sie noch das rote Kleid? Ich erinnere mich nicht. Aber Sie haben Blut gesehen. Ich glaube es, ja. Haben Sie sofort Blut gesehen, als Sie diese Messer zum ersten Mal sahen? Ja. Euer Ehren, ich glaube, für die Geschworenen muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das Blut ein Produkt von Mr. Boas Einbildung war. Einspruch. Abgelehnt, fahren Sie fort. Wollten Sie sie töten? Ob ich meine Frau töten wollte? Ja, wollten Sie Ihre Frau töten? Einspruch. Abgelehnt, fahren Sie fort. Wollten Sie sie töten? Ob ich meine Frau töten wollte? Ja, wollten Sie Ihre Frau töten? Einspruch. Ich versuche festzustellen, ob das seine lang gehegte Wahnvorstellung war oder ob es sich tatsächlich in Mr. Boas Anwesenheit ereignete. Baby, lass uns noch mal rasch klären, bevor die Gäste kommen, ja? Fändest du es sehr schön, wenn ich mit den Händen esse? Es gibt Steak und du wirst es wieder in Ketchup tauchen, wie ich dich kenne. Und den Salat willst du auch mit den Händen essen? Nein, da habe ich eine viel bessere Idee. Ich beiß deiner Schwester den Finger ab und nag dran, bis nichts mehr da ist. Was? Ich bin Sexmonster? Deine Schwester ist ein Sexmonster, diese erotische Schlange, diese widerliche, erregende, abstoßende Schlange. Und ihre Brüste auch, die du dir immer so genau betrachtest. Da soll ich dich vielleicht vorher um Erlaubnis fragen, ob ich deiner Schwester auf die Brüste schaue? Oder vielleicht, wenn ich mein Steak in Ketchup tauche, oder... Weißt du, was ich glaube? Ja, wenn ich richtig nachdenke, du solltest mich mal wieder richtig angucken. Ich meine, anfassen. Anfassen? So, so. Affe. Vielleicht so. Aha. Nein, nicht so. Baby, ich schwöre bei Gott, dass mich deine Messer stören. Baby, wo man hinschaut, Blut. Hm? Mr. Boa, ich habe eine Frage gestellt. Erklären Sie den Begriff Freundschaft mit Ihren eigenen Worten. Ein Freund ist jemand, mit dem man zusammen ist. Ein Freund ist jemand, bei dem man nichts vortäuschen muss. Ich weiß, wenn jemand dein Freund ist, dann Ja, dann? Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Bist du verrückt geworden? Baby. Ich höre sie kommen. Was? Ich kann sie riechen. Ich möchte es mit dir machen, Baby. Genau in dem Moment, wo alle reinkommen. Nein, nein, nein. Ich wünsche mir ganz viele Scheinwerfer. Scheinwerfer an! 1000-Dollar-Scheine unter deinen fetten Hintern. 1000-Dollar-Scheine. Und dann machen wir die ganz große Nummer mit dem starken, schwarzen King Kong und der kleinen, blonden Marine. Der Countdown beginnt. King Kong fährt seinen Schwanz aus. Also wenn du dich jetzt sehen könntest, ja? Vollkommen nervös, vollkommen schwer. Zero! Ich finde, du hast überhaupt keinen Witz. Psst. Ich höre Fußschritte. Die Dielen knarren. Sarg, Deckel geht auf. Und daraus entsteigt die kleine Maureen! Krimi-Autor solltest du auch nicht werden. Wir könnten für sie tanzen. Den großen Larry Boa Blues singen. You can make it if you try. Eines ist hier ein Geschmack. Zwei kleine Dinger. Ich hasse Hausbesitzer. Die kommen ja auch nur, um die Miete zu kassieren. Eine feine Marie, da kommen Leute mit Geschenken. Oh, Geschenke, die sollen sie reinbringen. Aber der Wein ist vergiftet und die blutigen Messer sind geschärft. Zwei haben sich ausgerissen. Ein Stuhl. Baby, die wollen nicht reinkommen. Ach, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Wie spät? Ja, ja, es ist spät. Ich war auf dem Heimweg und bin in die falsche Straße eingebogen. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Wir haben das Telefon leider nicht bezahlt. Sorry. Wie heißt denn die Straße? Green Street. Green Street 72. Und wir sind keine wirklichen Menschen. Wir sind Hirngespinste eines düsteren Geistes. Haben Sie das verstanden? Und wie heißen Sie? Sie ist meine Zwillingsschwester. Hi, old man. Riecht gut. Haben Sie zufällig was zu essen? Ich bin Diabetiker. Ach, wie süß. Oh, das war wohl nix. Haben Sie gehört? Haben Sie gehört, was sie gesagt hat? Nein, ich kann schwer hören. Warum bleiben Sie nicht zum Essen? Wir warten Gäste. Na, kommen Sie. Nein, ich meine das wirklich ernst. Der Mann hat doch Hunger. Außerdem... Meine Schwester würde ihm gefallen. Larry, sowas sagt man nicht. Sie sind wohl nicht mehr der Jüngste, was? Nein, das bin ich nicht. Ich bin 83. Wo sind Sie? Wir haben nur mit dem Essen an. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Schwöre. Nehmen Sie Platz. Hier? Ja, bitte. Nehmen Sie dem Herrn bitte die Tüte ab. Also, am Abend des letzten 4. September waren Sie in der Green Street 72. Stimmt das? Ich lebe bei meiner Tochter und ihrem Mann. Ich bin Großvater und ich bin 82 Jahre alt. Abends gehe ich immer noch mal raus und kaufe mir Zigaretten und auch am Nebenamt habe ich das auch gemacht. Da lief mir noch der kleine weiße Hund entgegen von meinem Nachbarn, den habe ich immer im Sommer bei mir, wenn die verreist sind. Und dem bringe ich auch da manchmal was zu essen mit. Und da bin ich dem so ein bisschen nachgelaufen. Auf einmal war ich in die falsche Straße eingebogen. Und da stand eine Haustür offen und da war so ein Fliegengitter, da habe ich durchgesehen. Es roch wunderbar nach Essen, nach Gebratenem und sowas. Und dann hörte ich Stimmen und da habe ich die Leute gefragt, ob ich mal das Telefon benutzen durfte. Dann haben sie mich zum Essen eingeladen. Ja, ja. Waren noch andere Gäste da? Andere Gäste, ja, ja. Dann war eine ganze Gruppe, so ich weiß nicht wie viel, aber 7, 8 werden schon gewesen sein. Ein paar junge Männer und junge Frauen waren dabei, Musik wurde gespielt. Ich erinnere mich sogar noch, die spielten da Strangers in the Night, was ich so immer so gerne hatte. Darf ich um mehr Ruhe bitten, bitte? Haben Sie den Mord gesehen? Naja, die Maureen, die stand noch in der Küche und kochte da. Und hantierte mit Pfannen rum und wir haben dann alle gedacht, jetzt müsste ich ja nur eigentlich das Essen bald mal losgehen. Sie hatte auch Wein noch dabei. Steaks und die Messer? Die Messer, ja, die waren wunderschön, die waren ja aus Elfenbein. Ja, sagen Sie, was haben Sie denn da? Darf ich das mal sehen? Ach, das ist eine Fotografie, die wurde den Abend gemacht da, während der Party. Ja. Da vorne bin ich, das können Sie hier sehen. Und Maureen, wo war die zu dieser Zeit? Maureen war noch in der Küche und hantierte mit den Pfannen rum. Nehmen Sie das bitte zu Protokoll. Maureen war noch in der Küche und hantierte mit den Pfannen. Vielen Dank, bitteschön. Sagen Sie, haben Sie denn nun wirklich den Mord gesehen? Ich muss Sie jetzt bitten, mir klar und deutlich zu antworten. Ja, wir haben ja alle gedacht, das Ganze wäre nur ein Witz. Die haben sich alle unterhalten und redeten durcheinander. Sie wissen ja, wie so junge Leute sind. Und darf ich bitten, dass hier nicht geraucht wird? Und bitte etwas mehr Ruhe, wenn Sie mal dafür sorgen könnten. Also, haben Sie denn nun gesehen, ob jemand ein Messer gegen Mrs. Boer erhoben hat, oder haben Sie Mrs. Boer sterben sehen? Ich habe viele Menschen sterben. Einspruch, Beeinflussung des Zeugen. Sie haben aber doch gesagt, also hier muss es doch eine eidesstattliche Erklärung von Ihnen geben, in der Sie gesagt haben, dass Sie Mrs. Boer tatsächlich haben sterben sehen. Ach, hier ist es, ja. Hier steht, mit geschlossenen Augen rang sie nach Luft und starb. Sie wurde viele Male erstochen. Aber sie war nicht tot, sie redete immer noch und sie lachte. Und wir haben alle gedacht, das Ganze wäre ja nur ein Witz. Blut haben wir gar nicht gesehen, das konnte man gar nicht sehen. Die war da in ihrem roten Kleid. Und wir alle haben gedacht, das Ganze wäre überhaupt so ein Trickmesser. Ich habe das mal bestimmt gedacht. Die Leute, die waren ja alle so ein bisschen verrückt. So keine gewalttätigen Typen von der Straße, das waren sie mir wieder nicht. So nette, warmherzige, charmante Leute. Und Musik wurde gespielt und Obwohl was? Obwohl Streit gab. Streit? Ja, sicherlich so Auseinandersetzung. Ich dachte ja, das Ganze wäre ein Spaß und ich fühlte mich so richtig dabei, so lebendig und angeregt und verstehen Sie? So charmant. Ja, angeregt, ein charmanter Mord. Also wer hat denn nun Mrs. Boer erstochen? Ich meine, ist Larry Boer, ihr Mann, auf sie losgegangen? Ihr Mann war sehr lieb zu ihr, der lächelte die ganze Zeit. Ich will nicht gerade sagen, dass er ein glücklicher Mensch war, aber mich hat er zum Lachen gebracht. Wissen Sie, um wie viel Uhr die Gäste eintrafen? Es war abends, es war dunkel, es war etwas Wind, aber eine schöne, warme Sommernacht. Erkennen Sie dieses Messer wieder? Das Steakmesser. Ja, dies ist das Messer, das Mrs. Boer tötete. Das weiß ich nicht. Die sehen ja alle gleich aus. Da haben wir es. Die Meute ist da. Welche Meute meint er? Das sind wohl Ihre Gäste. Sie ist ganz schön nervös. Er sagt, ich bin nervös. Ich bin ganz ruhig. Entweder kenne ich sie nicht, dann ist sie ruhig. Vielleicht kennt er mich nicht, weil ich nicht nervös bin. Dann ist sie nervös. Ich bin nie nervös. Irgendwie behilflich sein. Vielleicht kann sie nicht mit ihm leben. Ich könnte gar nicht mit ihm leben, wenn ich nervös wäre. Nach Angebrannt kommt mir vor. Er macht mir diesen Abend zur Hölle. Für beide. Ich muss ins Badezimmer. Vielleicht kannst du sie begrüßen. Ich gehe mich zurecht machen. Bist du denn auch bei Trost? Jetzt muss sie sich zurecht machen. Sie geht jetzt pinkeln in diesem Augenblick, wo sie doch weiß, wie ich diese Leute hasse. Öffnen Sie nicht? Nein, besser Sie öffnen. Nein, das finde ich nicht richtig. Es wäre wohl besser, wenn Sie aufmachen und Ihre Gäste begrüßen und dann können wir essen. Ich habe zu tun. So, was denn? Sie sehen doch, ich lächle. Maureen! Wenn du wissen willst, was ich heute Abend tue, wenn sie hereinkommt, dann darfst du dich nicht wundern. Ich werde grinsen wie ein Affe. Gott im Himmel, die klingeln viermal, jetzt klopfen sie schon. Ich habe das Gefühl, Sie sind aber ganz schön nervös. Wie finden Sie das? Ist das nicht ein überzeugendes Lächeln? Nein, Sie haben nicht die richtigen Zähne dafür. Aber ich habe ein dickes Fell. Was auch immer heute Abend passiert, ich möchte nicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Sie sind ein Fremder, gegen Sie habe ich nichts Böses vor. Aber der heutige Abend wird ein außergewöhnlich brutaler Abend. Vorm Essen oder nachher? Fred! Mein Liebster, mein Schatz. Hallo Opa, du hast dich aber fein gemacht heute Abend. Maureen ist auf dem Kirchen, aber die Kirche. Und wie haben Sie gehört? Wie geht's dir? Du siehst jede Minute jünger aus. Gefällt dir mein Lächeln? Lass dich durch meine Gegenwart nicht stören, ich lebe hier. Meine Frau ist im Badezimmer und bereitet ihren Auftritt vor. Das wird noch eine Nacht werden. Andy, mach ein bisschen Musik. Dort in der Ecke steht ein Klavier. Ein Mann ist für dich dankbar. Es ist für alles gesorgt. Wo ist sie? Begrüß den alten Mann. Schön genannt, der Herrschaft. Nee, Schwesterchen. Ich bin nicht deine Schwester. Wo ist meine Schwester? Wo ist Maureen? Oh. Bleibst du heute den ganzen Abend hier oder gehst du wie üblich ins Kino? Eigentlich wollte ich ruhig in der Ecke stehen und lächeln. Gefällt dir mein Lächeln? Er ist ein Schweizer und dazu nur ein ziemlich komischer. Ich glaube, wir kommen am besten zurecht, wenn du den ganzen Abend kein weiteres Wort mehr sagst. Dort sind Steakmesser. Hast du schon unsere neuen Steakmesser gesehen? Lass mich in Ruhe. Kinder, kümmert euch nicht um ihn. Amüsiert euch, macht Musik an, nehmt euch was zu trinken, entspannt euch. Maureen! Kommst du endlich aus dem Badezimmer oder bist du reingefallen? Maureen, ich komme. Ich komme auch. Du bist so schön. Du bist bezaubert. Ich muss dich jetzt gleich haben. Hier auf dem Boden vor allem. Was ist nicht los, du Hurenbock? Du allmächtiger Gott, deine Schritten sind echt. Maureen, deine Schwester ist hier. Sei doch nicht böse. Ich werde jetzt dort drüber in die Ecke gehen und den ganzen Abend über lächeln. Ich werde weder nach links noch nach rechts schauen und keinen neuen Streit anzetteln. Ich werde schweigen wie ein Grab. Dann essen wir! Ich weiß eigentlich gar nicht, was ihr hier alle noch wollt. Ihr habt gegessen, jetzt könnt ihr euch verabschieden und nach Hause gehen. Und ihr Ferkel da drüben erzählt meiner Frau keine dreckigen Witze. Jetzt reicht's aber, Larry. Das ist doch nicht mehr witzig. Ich möchte, dass ihr nach Hause geht. Ihr könnt in eure Autos steigen und einen Unfall bauen. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Alles vorhanden. Ich war sehr einsam. Vielleicht sind alle einsam. Ich saß in der Küche und schälte Zwiebeln und roch an meinen Händen. Und da wurde mir klar, wie dumm ich immer noch bin. Ich dachte auf einmal an die Zeit, als ich noch ganz jung war. Du weißt, ich denke sonst nie daran. Und an ein Kleid, das mir meine Mutter immer verbot zu tragen, weil ich es von der Freundin meines Vaters geschenkt bekommen hatte. Und da dachte ich plötzlich an dich und an dein Gesicht und saß ganz nah vor mir. Wenn du verletzt bist, hast du immer so kleine Augen. Dann pfiff der Teekessel und ich musste an Züge denken und wie schön es wäre, jetzt einfach wegzufahren. Und ich trank eine Tasse Kaffee und bekam schreckliches Herzklopfen und plötzlich dachte ich an eine Freundin, die tagelang in ihrer Wohnung saß und Knoten knüpfte und übte, wie man sich am besten erhängen könnte. Dann sah ich wieder dein Gesicht vor mir und plötzlich waren wir in diesem kleinen chinesischen Restaurant. Du weißt doch, wo wir immer so gern hingingen. Und eines Tages, als ich dieses Glücksplätzchen bekam und diese Niete darin fand und ich war so unglücklich und ich weiß gar nicht, warum wir darüber so furchtbar gelacht haben. Und dann lag ich auf einmal auf dem Küchenboden und roch wieder an meinen Händen und musste noch mehr lachen und fing an, das Radio zu dirigieren mit diesem Zwiebelmesser. Und dann dachte ich wieder an dich und wie schrecklich lange es noch dauern würde, bis du nach Hause kämst und ich. Und tja, ja, und dann klingelte das Telefon und in diesem Moment rief meine Schwester an und organisierte diese Party. Geben Sie Ihren Namen an und kommen Sie bitte näher. Ich heiße Didi Donat. Einspruch. Einspruch. Sie ist ein Mensch. Ruhe im Gerichtssaal. Ruhe, bitte. Sie ist ein Richter dieser Frau. Bitte entfernen Sie den Angeklagten aus dem Gerichtssaal. Stunden da hinaufgehen. Er ist fasziniert von meinen Titten. Maureen, warum kommst du nicht raus, Baby? Maureen? Du, wir haben hier was Großartiges für deine Schwester, ein Wunderapparat aus Deutschland. Damit kann man sie von innen betrachten, weißt du? Wollen wir das tun? In Germany, before the war, there was a man, he had a star. Baby, oder hast du etwa Angst zu sehen, dass sie kein Herz haben könnte? Dass sie nur Kulisse ist, ihr Körper aus Pappmaché und auf dem Kopf eine alberne Perücke. Nun lass sie doch Maureen? In Ruhe, du wirst sie noch umbringen. Maureen, ich habe selbst gesehen, wie sie an einem Spiegel vorüberging und da gab es kein Spiegelbild von ihr, da war mir alles klar. Maureen, wieso umbringen? gefundene Waffe und mit dem Motiv. Und bitte um genaue Angabe von Ort und Zeit. Marine, Baby. Die behaupten alle, dass ich dich umbringen werde. Dass ich dich abstechen will mit deinen eigenen Messern. Larry, nun lass sie doch in Ruhe. Sie kommt nicht raus. Marine, schau durch die Tür und erzähl ihnen, dass ich ein Komiker bin. Dass ich mir mein Geld mit Lachen verdiene. Mit Lachen der anderen. Marine, Baby. Man nennt mich ein Professional. Ja. Sie kommt nicht raus, weil du hier bist. Sie kommt nicht raus, weil du hier bist. Hier ist mein Taschentuch. Kannst du es sehen mit deinen blöden Stielaugen? Zeichen für Kapitulation. Ich glaube, du hast Angst vor mir. Du bildest dir ein, dass ich eine Gefahr für deine Frau bin. Jetzt bitte. Aber... wenn ich durch die große Tüte hindurch auch nur das geringste Klopfen höre, ja, dann gebe ich auf. Ich gebe auf und werde aus der Tür gehen und nie wiederkommen. Nee, versteck dich! Komm schnell weg! Mach schnell! Du darfst nicht rein! Er bringt dich um! Schnell, lauf! Mach schnell! Lauf! Schnell! Versteck dich! Kleines Schwein, böser Wolf, nein, lass du dich rein. Und dann laufe ich, und dann schnaufe ich, und dann puste ich dir dein Häuschen weg. Ein Komiker sein? Was dir fehlt der lange Atem. Was will ich? Dies ist mein Haus. Es wird spät. Ich breche jetzt die Tür zum Badezimmer auf und hole mir meine eigene Frau ins Bett. Warum geht ihr nicht alle? Nicht noch die Tür aufbrechen, ja? Warum geht ihr nicht alle nach Hause und erzählt euren Kindern irgendeine schöne Geschichte und macht Pussy und einen guten Nachtkuss und dann nehmt das Flittchen Diddy mit. Lasst die Gläser stehen. Es gibt nichts mehr zu trinken. Aus! The party is over! Mein Gott, wir sind eben zu alt. Theorien, Nachrichten. Wir sind krank, weil wir kein Geld haben. Und einsam, weil wir keine wahren Freunde mehr haben. Das Beste haben wir schon hinter uns. Wir sind erschöpft. Das Siegen macht uns keinen Spaß mehr. Ich stehe lieber auf. Die Polizei wird bald eintreffen. Was sagst du, Baby? Du willst es noch einmal versuchen? Du willst, dass ich gehe? Der alte Mann ist weg. Und all die Größen und Pseudogrößen sind mit ihm gegangen. sauber machen ist auch nichts für dich. Mein Gott, bist du lustig. Weißt du, worüber wir schon lange nicht mehr gesprochen haben? Urlaub. Kurz nach der Hochzeitsreise. Europa. Magenschmerz. Magenschmerz. Du bist eben eine schlechte Touristin. Ich hack nicht mehr auf dir herum, Baby. Weißt du, eigentlich mag ich sogar deine Fehler. So wie ich hier vor Ihnen sitze, und das sage ich nicht zu meiner Verteidigung, bin ich Komiker. Ich übe einen Beruf aus. Ich versuche, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich habe mich verliebt. Das allein ist schon ein Witz. Und dass ich in meine eigene Frau verliebt bin, das ist überhaupt der größte Witz. Könnte ich sie töten? Haben Sie das gefragt? Ich habe sie gar nichts gefragt. Kann ich eine Nummer vorführen? Darf ich die Geschworenen zum Lachen bringen? Nein, ich glaube nicht, dass das im Moment angebracht wäre. Ah. Können Sie mir sagen, warum Sie glauben, in unserer Gesellschaft besondere Rechte zu haben? Das ist eine Frage, die auch ich beantwortet haben möchte, als Ihr Anwalt. Weil ich glaube, dass ich etwas tue, was wenige können. Nämlich unterhalten. Um komisch zu sein, braucht man Erfahrung. Man muss lernen, aus sich herauszugehen, man muss Leute kennen, man muss Mut haben. Die meisten Leute sind so, wie meine Frau war. Ruhig, würdevoll und leidend. Es war komisch. Komisch? Wie kann ein Mord komisch sein? Sie müssen es eigentlich gesehen haben. Sie waren doch hier. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie tatsächlich alles verschlafen haben? Wenn ich schlafe... Sie war wirklich komisch. Erinnern Sie sich an das rote Kleid, das sie trug? Ihre Frau? Ja. Meine Frau trug das rote Kleid. Erinnern Sie sich nicht? Wir feierten eine Party. Sie aßen. Steaks. Das Essen war sehr gut. Und Sie haben die Show verschlafen. Wie können Sie unaufhörlich davon sprechen, dass Ihre Frau tot ist, wenn sie es nicht ist? Sie tanzte. Ich schwöre, dass ich immer Angst hatte, wenn sie tanzte. Sie hatten Angst, wenn Ihre Frau tanzte? Nein, nicht wirklich. Sie sind in einem merkwürdigen Zustand. Haben Sie zu viel getrunken? Komisch sein muss man trainieren. Aber jeder kann komisch sein, wenn die Leute ihn mögen. Meine Frau nahm die Steakmesser und jonglierte damit. Wissen Sie, sie erstach sich selbst. Alle hatten sie gewarnt. Maureen, spiel nicht mit den Steakmessern herum, du schneidest dir die Finger ab. Hast du gesehen? Wer weiß. Ich lief ihr entgegen und sie lief weg. Und dann fielen die Messer zu Boden. Vor oder nach der Show gekauft? Vor der Show. Hm. Alles, was ich tue, ist falsch. Diese Schweizer Schokolade hat mich $2.70 gekostet. Für eine Schokolade, die einfach so in der Tasche schmilzt. Leg sie in den Eisschrank. Trotzdem, die Show lief gut. Ach, ja. Großartig. Ja, ich musste auf die Bühne mich verbeugen. So. Ich glaube, es ist besser, wir reden vielleicht doch nicht über die Show, Maureen. Hast du Hunger? Will ich was essen? Nein, ich bin krank. Ich denke, du fühlst dich besser. Fühl dich auch, bevor du ins Zimmer kamst. Jedenfalls, die Show lief gut. Fantastisch, gerammelt voll. Alle in Abend. Geschniegelt, gebügelt, Chauffeure, Limousinen, Nerze, die ganze Industrie! Gab es hinterher eine Party? Nein, die wollten irgendwas arrangieren. Das ist eine schöne Bescherung, Mori. Eine schöne Bescherung, was? Du? Baby. 3 Monate Vorbereitung für die Reise und jetzt wirst du krank. Hä? Das nennt man Glück. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja, ja. Keine. Es gab keine Party und ich bin auch nicht hingegangen. Nein. Hast du denn deine Gage bekommen? Nein, ich muss morgen schon wieder zum Anwalt gehen. Ich bin müde. Soll ich nicht doch was zu essen bestellen, Maureen? Baby, in diesen Londoner Hotels muss man rechtzeitig bestellen, sonst bekommen wir nichts. Weinst du, Maureen? Maureen, fängst du schon wieder an zu weinen, Maureen? Wenn du anfängst zu weinen, muss ich lachen. Oh shit, was kann ich denn dafür, dass du krank bist? Gott hat dich krank gemacht. Und stell ihm bitte die Fragen. Okay. Ich war nervös, Baby. Ich war sehr nervös. Da oben auf der Bühne. Ich mich verbeugt und bin dann wieder abgegangen. Als ich unten saß, da ertappte ich mich plötzlich dabei, wie ich mir jedes Wort neu überlegte. Komisch. Als ich zum Theater ging, regnet es. Psst, leg doch die Zeitung. Da begegnete mir ein Mann, der sagte mir guten Abend. Und ich brauchte 5 Minuten, um darüber nachzudenken, was er wohl damit meint. 64 degrees in Manhattan at the moment. Humidity is... Na schön, wenn ihr unbedingt mit mir sprechen wollt. Hallo? Nein, mir geht's gut. Fred, könntest du mir bitte ein Glas Wasser bringen? Bleiben Sie bitte dran, ich bekomme ein Glas Wasser. Fred, könntest du mir endlich dieses gottverdammte Glas Wasser bringen? Nein. Nein, mein Fräulein, meine Schwester wurde ermordet. Ja, von ihrem Mann. Ja, wir sind hier, um die ganzen Sachen einzusammeln. Es sind schlimme Zeiten. Sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen? Ja. Wir halten den Angeklagten im Sinne der Anklage für schuldig. Ja, könnten Sie so freundlich sein und das Telefon abstellen? Ich zahle die Rechnung nicht. Ich benutze dieses Telefon zum ersten Mal. Also entweder Sie stellen das verdammte Ding ab oder Sie lassen es. Wir sind alle tot. Francine! Komm, wir trinken ein. Wir sollten alle anrufen, bevor das Telefon abgestellt wird. Hier gibt es einen Leichenschmaus. Larry hatte mir einen Zettel zukommen lassen. Den hatte ich aber gar nicht so beachtet. Den Zettel in die Tasche gesteckt und dann gar nicht mehr daran gedacht. Es ging wieder um Geld natürlich. Er stand da vor mir. Ich kann einfach nicht atmen, Vater. Meine Kehle ist wie zugeschnürt, Vater, wenn ich so vor dir stehe. Ja, was war passiert? Ach, ich hatte gar keine Lust zuzuhören. Er sprach von Dummheit, von Pech und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, mein lieber Junge, Larry, habe ich dann gesagt, ich habe dir ein für alle Mal erklärt, ich bin eben zu alt, um noch neue Lasten auf mich zu nehmen. Ich bin zu alt. Die Leute, die auf Hilfe warten, die müssen immer auf Hilfe warten. Er hat zu mir gesagt, Vater, du bist kein gütiger Mensch, du gibst mir das Wenige nicht, um das ich, dein Sohn, dich bitte. Es geht ja gar nicht nur um Geld, es gibt auch andere Dinge, die Vater seinem Sohn geben kann. Tja. Harry, mein lieber Sohn, habe ich dir gesagt, du willst dich zu meinem Kreuz machen, aber ich werde das Kreuz nicht auf mich nehmen. Ich sehe dich lieber tot, ehe du mir das antust. Tja, habe ich ihn weggeschickt. Städtenmorderei, im Lande Zwietracht, im Palästen Verrat, das Band zwischen Vater und Sohn zerrissen. Einer die Versicherung kassieren. Erinnerst du dich, worüber wir gesprochen hatten? In den frühen 70er Jahren gab es 23 Menschen, die sich Löcher in die Schädel bohrten. Das hat doch nichts mit Geld zu tun. Wir wollten über Geschäftliches reden. Das hat was mit Denken zu tun. Habe ich dir schon erzählt, dass es bald keine Gürteltierchen mehr gibt? Was? Gürteltiere. Du versuchst ständig, mich von den Rechnungen abzulenken, Larry. Wir haben überall Schulden. Wir schulden dem Kaufmann, dem Metzger, dem Schneider, der Versicherung und der Regierung. Was mache ich, wenn die alle vor der Tür stehen? Du sagst Hallo, wie geht's? Wenn Sie glauben, dass mein Affe Larry Ihnen noch nur einen einzigen Cent gibt, dann haben Sie sich aber geirrt. Der weiß was Besseres mit seinem Geld anzufangen, als es Ihnen zu geben. Ach. Oh. Warum stöhnst du? Du trinkst zu viel. Sieh dir deine Schwester an. Es bekommt dir nicht. Wir werden das Geld schon bekommen. Woher? Außerdem steht es dir sehr gut, nichts zu besitzen. Ich finde dich verführerisch. Komm, lass uns auf die Straße gehen. Ich werde hier bleiben und beten. Ich werde um Geld beten. Bei Gott, ich schwör's, ich werde beten, dass wir von irgendwoher Geld bekommen. Willst du, dass ich eine Bank ausfahre? Wenn er meinetwegen einen Diamantring auf der Straße finden würde. Freut mich nur. Es geht doch gar nicht um Geld. Dein Problem ist der Sex. Ich bin kein Objekt. Immer wenn irgendwas bei uns nicht klappt, dann schiebst du es auf den Sex. Du denkst, ich denke bei Tag und Nacht überhaupt an nichts anderes. Und woran denkst du, wenn ich morgens weggehe und wenn ich am Nachmittag nicht nach Hause komme? Ach, woran denkst du dann? Bitte dich, Larry. Also gut, zieh dich aus, wir gehen ins Bett. Du, es ist mir wirklich ernst. Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, bei dir stimmt irgendwas nicht. Du bist verrückt. Ich hätte einen ganz normalen, durchschnittlichen Mann heiraten sollen. Einen, der jeden Montag sein Geld nach Hause bringt. Und vor allen Dingen einen, der Kinder mag. Ich hasse Kinder. Kinder haben überhaupt keinen Sinn für Humor. Sie sind ungebildet, sie singen schlecht, sie tanzen schlecht, können überhaupt nicht malen. Sie nehmen die ganze Zeit in Anspruch. Sie wachsen heran und gehen aus dem Haus. Dann sagt die Frau zu dem Mann: Was machen wir jetzt? Wir haben keine Kinder. 20 Jahre lang hat sie die kleinen Giftzwerge gestreichelt, ihren Mann ignoriert. Und beim ersten Mal, wenn die Kinder ins Kittchen kommen, weil sie irgendwas ausgefressen haben, dann steht die Frau wieder vor dem Mann, ratlos. Wir haben keine Kinder, also brauchen wir uns darum keine Sorgen zu machen. Ich will auch keine Kinder. Ich bin selbst ein Kind. Das ist doch kein Leben so. Ich will weg. Ich liebe dich nicht, Larry. Warum? Wegen der Rechnung? Weil wir dem Hausbesitzer $300 schulden? Ich bekomme das Geld. Nur ist es sehr schwer, komisch zu sein, wenn keiner lacht. Man kann nicht mitreden, wenn man nicht mindestens 3 Selbstmordversuche hinter sich hat. Also jedenfalls, es ist nicht der Sex, es ist nicht das Geld, es sind nicht die Kinder. Ja, was dann? Ich weiß nicht, was es ist. Natürlich, es ist ja ganz einfach. Wir sind Ignoranten, genauso wie die Leute, die wir bewundern. Wie Van Gogh, der sein Ohr abgeschnitten hat. Und Albert Schweitzer, der wirklich kein guter Schüler war. Genauso wie Roosevelt. Ich bin müde. Wollen wir ins Kino gehen? Hast du Lust? Wir könnten uns gegenseitig was vorlesen. Selbstgespräche geführt. Ladies and Gentlemen, mein Daddy. Hi, Daddy. Reicht mir mal. Alles okay, Daddy? Ja, ich komm schon. Auf die Bühne rauf. Mein Daddy. Danke, danke. Wunderbare Frau, sie war. als sie für mich sorgte, so kochte. Vielleicht war ich ein schlechter Vater. Ich sehe mich schon tot, aber das Leben ist komisch. Sie starb zuerst. Ich habe deiner Mutter immer und immer wieder gesagt, dass ich ihre Lebensversicherung gar nicht will. Dass ich das Geld nicht brauche. Weißt du, die Frau von nebenan, weißt du, von dem Apartment, das wir vermieteten, die nähte jeden Abend Fahnen. Und jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, dann sagte Mama zu mir, ich muss irgendetwas tun, dass ich mich nicht so einsam fühle. Sie wollte Fahnen nähen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Maureen Boer. Und obwohl ich gar nicht komisch aussehe, bin ich fähig, Sie alle zum Lachen zu bringen. Sie werden sich sogar später fragen, warum lache ich eigentlich? Mit geschlossenen Augen. Oder mit offenen. Okay. Ihr wollt wissen, was ich von Männern erwarte? Ist doch ganz einfach. Regelmäßigkeit. Pünktlichkeit. Dass sie pünktlich aufstehen, pünktlich aus dem Badezimmer kommen, pünktlich zur Arbeit gehen. Pünktlich nach Hause kommen. Abends stark und glücklich, dass sie die Arbeit geschafft haben. Ein Lachen, ein bisschen Berührung, ein Theaterereignis, das weiß ich. Sommer, Sonnenschein braun gebrannt, Kälte, ein Pelzmantel. Schwanger. Ein Kind. Männer sind blind. Männer brauchen einen Stock, sie brauchen einen Schatten. Sie brauchen Sinn für Humor. Alles, was zählt, ist die Erinnerung. Das ist das Wichtigste im Leben. Sodass man sagen kann, wenn man alleine ist, letzten Donnerstag, das war ein schöner Tag. Oder letztes Jahr am Donnerstag. Wunderbar. Gib mir das Salz. Du machst nie genug Salz an das gottverdammte Fleisch. Könnt ihr den Ketchup haben? Maureen sagt, du solltest noch Wein? Eine Serviette umbinden. Fred, könntest du den Wein reichen, bitte? Anzug. Bitte. Danke. Alles klar. Okay. Okay. Ich werde dein Gebet sprechen. So. Danke Moses, danke Abraham, danke unaussprechliche Macht und Kraft. Und beschere uns genügend Sinn für Humor, um mit unseren Feinden zusammensitzen zu können. Gib mir die Butter, bitte. Danke. Brillant gebraten. Die Kerzen, Fred? Sein Schatz. Dreh das Licht etwas kleiner. Da ist der einen Regler an der Larry, Wand. Larry, ich möchte etwas jetzt mehr endlich einmal mit dir... Nein, ich, Larry, nein, ich bin die nicht jetzt. Wir streiten nie beim Essen. Daran ist der Papst gestorben. Fred, wie lange, sagtest du, hatte er Schluck auf? Gib mir das Salz. Vater, mit wem bin ich verheiratet? Du bist mit deiner Vergangenheit verheiratet. Bin ich tot? Bin ich lebendig? Du beantwortest alle meine Fragen mit einer Frage. Es tut mir leid. In all den Jahren war nur schwer, mit dir zu reden. Ich dachte, dachte immer, du kritisierst mich, weil du gemerkt hast, dass ich für dich nicht der richtige Vater bin. Als ich dann älter wurde und nicht mehr so gut arbeiten konnte, da hast du mich bemuttert. Jetzt, wo du Fragen beantwortet haben willst, deren Antwort du schon kennst, da verurteilst du mich, weil ich deiner Ansicht nach unaufrichtig bin. Wenn du in mein Alter kommst, dann versuchst du, unsichtbar zu sein. Ich will immer so aussehen, als ob ich nachdenke, damit sie nicht denken, ich wäre nicht in der Lage, sie zu verstehen. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was ich sagen soll. Hat Mama gewusst, was sie sagen sollte? Sie glaubte es. Aber sie wusste es nicht. Komm hier, mach den Mund auf. Vorsicht, Vorsicht. Moin, die Messe sind scharf. Wollt ihr endlich Schluss machen, allmächtiger Gott? Ich habe gesagt, Schluss machen. Liebst du mich? Ich weiß nicht einmal, was Liebe ist. Wie waren die Steaks? Frag doch meinen Vater, er hat alles gegessen. Wie waren die Steaks, Vater? Wie waren die gottverdammten Steaks? Verschwindet. $5, bevor ihr geht. Das reicht zwar nicht fürs Essen, aber es hilft. Was schulden wir dem Kaufmann? Maureen, pass auf! Es ist in Ordnung. Sie macht Gymnastik. Diese Messer passen so gut zwischen ihre Rippen, dass sie nicht einmal Narben hinterlassen. Sie ist tot. Magic Man. Komm, Liebling, sing es. Wenn ich es dir auch noch nie gesagt habe. Ich finde, du hast eine wunderbare Stimme. Und Johnny Mancini, der Typ im Club, Art Pappas, Jerry Negroni, die finden dich alle wunderbar. Komm, sing Magic Man. Ich liebe es. Er ist kein schlechter Typ. Er macht nur keinen Ärger. Und die Welt besteht aus, ich meine, wir bestehen aus Überraschung. Ich finde, Larry war jedenfalls ein Held. Wie ich diese Leute hasse. Öffnen Sie nicht? Nein, besser Sie öffnen. Nein, das finde ich nicht richtig. Es wäre wohl besser, wenn Sie aufmachen und Ihre Gäste begrüßen und dann können wir essen. Ich habe zu tun. So, was denn? Sie sehen doch, ich lächle. Messe. Hörspiel nach John Cassavetes, Deutsch von Gabriele Neumann. Maureen Bower und Didi, Gabriele Litti. Larry Bower, Wladimir Weigel. Alter Mann, Bernhard Veit. Staatsanwalt, Helmut Kraus. Ton, Rolf Müller. Tonassistenz, Ronny Tanner. Regieassistenz, Ulla Ziemann. Musik, Klaus Banzer. Regie, Peter Lilienthal. Produktion Rias Berlin, NDR, SDR 1982.